Die Gruppe der Militärattachés in der TVJK widmete dem verehrten Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb und Glückwunschbrief zum 5. Jahrestag der Verleihung des Titels Marschall der TVJK an ihn. Der Militärattaché der Botschaft der Republik Kuba, Roman Osvaldo Jiménez Ortega, Leiter der Gruppe der Militärattachés, übergab am 14. Juli dem Minister für Volksstreitkräfte, Armee General Park Jong-sik, den Blumenkorb und Glückwunschbrief für Kim Jong-un.